Lektion 1. Übung G. A. 1. Schließ die Tür. 2. Welche Nummer ist das? 3. Mein Name ist Nürnberger. 4. Die Gruppe kommt. 5. Bitte begrüßen Sie die Leute. 6. Sie bleiben eine Stunde. 7. Seid pünktlich. 8. Ich fahre nach Zürich. 9. Nimmst du den Bus? 10. Ich nehme den Zug.